Er hatte seinen besten Anzug angezogen, ein ungeheuer großer blauer Rock mit unzähligen Messingknöpfen ging ihm bis zu den Knien herunter, ein Dreimaster, der mit schöner Goldspitze besetzt war, saß ihm auf dem Hinterkopf. »So, da seid ihr ja, mein Mann«, sagte der Kapitän, indem er aufblickte. »Es ist wohl am besten, wenn ihr Platz nehmt.« »Sie wollen mich nicht hereinkommen lassen?« sagte Long John in vorwurfsvollem Tone. »Es ist ganz gewiss ein verdammt kalter Morgen, Herr, so im Freien auf dem Sand zu sitzen.« »Na, Silver«, sagte der Kapitän, »wenn es euch genügt hätte, ein ehrlicher Mann zu bleiben, hättet ihr in eurer Kombüse sitzen können. Ihr seid selber schuld. Ihr seid entweder mein Schiffskoch, und als solcher wurdet ihr anständig behandelt, oder ihr seid Captain Silver, ein gemeiner Meuterer und Seeräuber, und dann könnt ihr euch hängen lassen.« »Na schön, Captain«, antwortete der Schiffskoch, indem er sich auf den Sand setzte, wie ihm befohlen war. »Sie werden mir die Hand reichen müssen, damit ich wieder hochkomme, das ist alles. Ein recht nettes Plätzchen haben Sie ja hier. Ah, da ist ja Jim. Recht schönen guten Morgen, Jim. Doktor, Ihr ergebener Diener. Na, da sitzen ihr alle beisammen, wie eine glückliche Familie sozusagen.« »Wenn ihr mir etwas zu sagen habt, mein Mann, so ist es besser, ihr sagt es«, sagte der Kapitän. »Da haben Sie recht, Captain Smollett«, antwortete Silver. »Pflicht ist Pflicht, ganz gewiss. Na, nun hören Sie mal. Da haben Sie gestern Abend einen guten Streich gemacht. Ich glaube nicht, dass es ein guter Streich war. Einige von Ihnen sind recht fix mit einer Handspeiche. Und ich will auch nicht leugnen, dass einige von meinen Leuten einen kleinen Schrecken bekamen. Vielleicht bekamen sie alle einen, vielleicht bekam ich selber einen Schrecken. Vielleicht ist das der Grund, warum ich hier bin, um über Ihre Bedingungen zu sprechen. Aber merken Sie sich das, Kapitän. Ich werde das nicht zum zweiten Mal tun, zum Donnerwetter nochmal. Wir werden einen Postendienst einrichten müssen und ein bisschen sparsamer mit dem Rum umgehen. Vielleicht denken Sie, wir hätten alle einen kleinen Sitzen gehabt, aber ich sage Ihnen, ich war nüchtern. Ich war bloß hundemüde. Wenn ich eine Sekunde früher aufgewacht wäre, hätte ich Sie dabei abgefasst. Er war noch nicht tot, als ich zu ihm kam.« »Nun«, sagte Kapitän Smollett, vollkommen gleichgültig und kalt. Jedes Wort, das Silver sagte, war für den Kapitän ein Rätsel. Aber das hätte seinem Ton kein Mensch anmerken können. Übrigens begann mir eine Ahnung aufzugehen. Ben Gunns letzte Worte kamen mir in den Sinn. Ich begann zu vermuten, dass er den Piraten einen Besuch abgestattet hatte, während sie alle betrunken um ihr Feuer herumlagen, und ich rechnete mir mit Vergnügen aus, dass wir nur noch mit 14 Feinden zu tun hatten. »Na, also die Sache ist so«, sagte Silver. »Wir wollen den Schatz haben. Und wir kriegen ihn. Das ist für uns die Hauptsache. Sie möchten ebenso gerne Ihr Leben retten, denke ich mir, und das ist für Sie die Hauptsache. Sie haben eine Karte, nicht wahr?« »Das mag wohl sein«, antwortete der Kapitän. »Oho, Sie haben eine, das weiß ich. Sie brauchen nicht so kurz angebunden zu sein, das hat nicht den geringsten Zweck, darauf können Sie sich verlassen. Was ich meine, ist dies. Wir wollen Ihre Karte haben.« »Nun, ich habe gegen Sie selber niemals etwas gehabt.« »Euer Reden hat bei mir gar keinen Zweck, mein Mann«, unterbrach ihn der Kapitän. »Wir wissen ganz genau, was ihr zu tun beabsichtigt, und wir machen uns nichts daraus, denn jetzt, seht mal, könnt ihr es nicht tun.« Und der Kapitän sah ihn dabei ganz ruhig an und stopfte sich eine Pfeife. »Wenn Abe Gray«, rief Silver laut. »Still davon«, rief Smollett. »Gray hat mir nichts gesagt, und ich habe ihn nichts gefragt. Und ich will euch was sagen. Ehe ich das täte, wollte ich lieber euch und ihn und die ganze Insel in die Luft fliegen sehen. Also, hierüber wisst ihr nun Bescheid, mein Mann.